So, ihr Lieben, kommt herein, nehmt die Plätze ein, es geht weiter, damit wir im Zeitrahmen bleiben, machen wir ganz schnell weiter, also schnell, schnell. Wenn noch irgendwo was im Gebet gerade läuft, was noch wichtig ist, was zu Ende zu bringen ist, dann nehmt einfach die Person nach draußen, weil jetzt machen wir weiter mit der nächsten Stunde. Ein ganz wichtiger Aspekt kommt jetzt, nämlich Leben im Geist. Amen. Sag mal, Leben im Geist. Leben im Geist. Das ist so wichtig. Frei zu werden ist das eine, frei bleiben ist das andere. Und deswegen ist Leben im Geist so wichtig. Und die Astrid wird jetzt in dieser zweiten Stunde euch lehren. Sie macht das ganz genial. Sie hat hier schon ihre Tafel. Also hört gut zu, was sie euch bringt. Leben im Geist. Los geht's. Amen. So, jetzt geht's los mit Leben im Geist. Leben im Geist ist was total Cooles. Und es ist was, was Gott jedem Einzelnen, der von Neuem geboren ist, geschenkt hat. Es ist, eigentlich sollte Leben im Geist der Lebensstil der Kinder Gottes sein. Weil Leben im Geist ist ein Leben, wo du einfach ein Stück vom Himmel in deinem Leben, in deinem Umfeld erlebst. Und Leben im Geist, über das ich dich jetzt lehre, ist keine esoterische Sache. Weißt, manchmal haben wir so als Christen ein bisschen Angst, oh, Geist und so diffizil, ist das nicht esoterisch oder ist das überhaupt Gott? Aber ich sag dir, wir tun nicht lehren über irgendwas, über irgendein Leben im Geist, sondern wir lehren dieses Leben im Geist in Jesus Christus, dem Herrn, der Könige und der Gottkönige. Und da ist Klarheit drin. Weißt du, da ist Klarheit drin. Und wenn du in Christus lebst, mit ihm lebst, dann brauchst du auch keine Angst haben, dass du in einem anderen Geist lebst. Weil er ist unser Herr. Er hat dich übernommen an dem Tag, als du von Neuem geboren wurdest. Und Leben im Geist ist ganz einfach in Einheit mit den Willen, den Gedanken und den Gefühlen von Jesus zu sprechen, zu leben und zu handeln oder auch einfach Leben in permanenter Gemeinschaft mit Jesus, ausgerichtet sein auf ihn, ihn an die erste Stelle zu setzen. Und was ist, wenn wir jemand oder etwas an die erste Stelle in unserem Leben setzen, dann werden wir genau in das verwandelt, dann nimmt genau das unsere Gedanken ein, was wir an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Und es funktioniert, wenn du Horrorfilme an die erste Stelle in dein Leben setzt, dann bist du halt jemand, der lauter Gedanken über Horrorfilme hat. Und glaub mir, das ist kein gutes Leben. Und da hast du nämlich Angst, bist verschreckt und siehst überall schlechte Sachen. Aber wir haben den Geist Jesu Christi bekommen und wir sehen alles, was gut ist, was wohllautend. Du darfst ein Segen sein. Und ich möchte dich wirklich heute ermutigen, ergreif dieses Leben im Geist, dieses Leben in deinem Herrn, weil es ist so gut und es ermöglicht dir ein Leben einfach frei zu sein von heute oben, morgen unten, heute bin ich ganz unten und ach, jetzt ist das Leben schön, sondern du lebst einfach mit, du sitzt mit Jesus zur Rechten Gottes und regierst und herrschst von da aus. Und jetzt beginnen wir, ihr habt es ja heute schon ein paar Mal gehört, wir beginnen einfach, und gestern Abend auch schon, wir beginnen einfach wieder bei Adam und Eva. Fing halt alles an, ne? Und es ist so wichtig, weißt du, es ist wichtig, dass du die Wahrheit kennst. Und dass du die Wahrheit verstoffwechselst und dass jede Lüge einfach gehen muss, sodass der Feind keine Chance mehr hat, dir irgendeine Lüge ja in dir festzusetzen. Ne? So. Also, ihr wisst ja, Gott, unser wunderbarer Herr, der hat dich erschaffen. Und er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, unserem Bilde gleich. 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Er hat den Menschen erschaffen ihm ähnlich. Und Gott ist Geist. Das heißt, dein wahres Sein ist Geist. Du bist Geist. Und wenn du von neuem geboren bist, bist du Geist aus Gott geboren. Jetzt gab es das Paradies, wie wir heute auch schon mehrmals gehört haben. Ne? Da haben Adam und Eva gelebt, weil das war Gottes Wille, dass seine Kinder in seiner Gegenwart leben, dass es ihnen gut geht, dass sie versorgt sind. Und deswegen waren Adam und Eva Geist, Seele, Körper, alles durchdrungen von diesem wunderbaren Gott. Sie haben ein wunderbares Leben in der Gegenwart Gottes gehabt. Sie haben nichts Böses gekannt. Sie haben nur Liebe gekannt. Sie waren versorgt. Sie hatten keine Sorgen, kein Kummer, gar nichts. Und das war der Wille Gottes für die Menschen. Deswegen hat er die Menschen erschaffen, dass sie in seiner Gegenwart unbeschwert leben können. So, und wie wir alle auch schon mehrmals heute gehört haben und gestern, auf einmal ist was passiert. Die Schlange kam. Die Schlange kam und ich lese das nochmal vor, weil das ist einfach der Feind, der auch immer wieder versucht, dich anzugreifen. 1. Mose 3, 4 bis 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, der davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das war Verführung. Weißt du, der Feind kommt mit Verführung. Er will uns verführen. Er will uns weismachen. Ist Gott wirklich so gut? Sollte Gott gesagt haben? Er will uns sozusagen auf seine Seite ziehen, damit es uns schlecht geht. Und jetzt kam, was wir alle kennen, dieses Wort, der Sündenfall. Und was passiert durch diesen, oder was ist durch diesen Sündenfall passiert? Hier ist Gott. Er liebt den Menschen heiß und innig. Sein Herz blutet aufgrund dessen, was passiert ist. Nämlich die Sünde kam und hat den Menschen von Gott abgeschnitten. Und somit kam Geist, Seele und Körper unter die Herrschaft Satans. Du kannst praktisch sagen, durch diesen Sündenfall sind sie eins mit Satan. Weißt du, und das ist das Fiese. All die Menschen in der Welt, die Jesus nicht kennen und nicht haben, die leben unter diesem Sündenfall, sind abgeschnitten von Gott und wissen es nicht mal zum großen Teil, weil der Feind einfach Dinge überstülpt. Aber ihr wisst ja, wir haben so einen wunderbaren Gott und Vater. Ich habe gehört, wie sehr er uns erliebt vom Pastor Georg. Er wollte nicht, dass die Menschen auf ewig von ihm getrennt sind. Weil das ist in wahrstem Sinne ein Leben in der Hölle, auch schon auf dieser Erde. So. Und jetzt ist ja, haben wir ja einen dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Vater und Jesus haben beschlossen, dass Jesus auf die Erde geht. Hier, Einheit. Kannst du auch sicher sein, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nie was Gegenteiliges sagen, weil die sind eins. Und ihr Wille ist eins. Und sie haben eins im Sinn, dass dir es gut geht, dass du ein Segen sein kannst in dieser Welt und dass du immer mehr erkennst, wie sehr du geliebt bist. So, jetzt haben wir Gott und Jesus. Und hier haben wir aber immer noch, Geist, Seele und Körper. So, und die zwei möchten, oder die drei möchten, dass wieder all das wieder Einheit kommt. Dass sie wieder Gemeinschaft haben können mit den Menschen. Und er kennt ja unseren Gott. Er hat immer einen Plan, bei ihm gibt es immer Hoffnung. Und deswegen kam Jesus auf die Erde als Mensch und hat das Erlösungswerk vollbracht. Er ging für dich ans Kreuz. Hat alles getragen. Alle Sünde, alle Krankheit. Hat sich schlagen lassen, martern lassen, peinigen lassen, verspotten lassen. Nur damit du aus der Herrschaft des Bösen erlöst wirst. So, jetzt könnte man sagen, ja wunderbar. Jesus kam. Jetzt sind ja alle erlöst. De facto ist jeder Mensch auf der Erde erlöst, weil Jesus das Erlösungswerk für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde vollbracht hat. Aber im Gegensatz zum Teufel, der uns alles überstülpt, ohne zu fragen, will unser Herr, dass wir uns entscheiden für ihn. Und zwar durch unser Ja. Wir sagen Ja zu Jesus. Das heißt also, an dem Tag, an dem du Ja gesagt hast zu Jesus, ihn als Herrn deines Lebens aufgenommen hast, an dem Tag wurdest du von Neuem geboren. Dein alter Mensch, dein alter Geist wurde, ich sag's immer gern, mit Rumpf und Stumpf, weil das wirklich sagt, da ist nichts übrig geblieben vom Alten, sondern du wurdest total neu, neuen Geist hast du bekommen, den Geist Gottes ist in dich eingezogen. Und damit war die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. So. Römer 5, 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, durch dieses Ja über Sünde und Tod siegen und leben. Und in Johannes 3, 3, Jesus antwortete und sprach also zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also heißt es, ohne dass wir von Neuem geboren sind unter der Herrschaft des Feindes, bleibt uns das Reich Gottes verschlossen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Du verstehst es einfach nicht, was in der Bibel steht. So, jetzt sehen wir aber hier Seele und Körper. Die sind noch die Alten. Und das bedeutet, die müssen auch erneuert werden, unter die Herrschaft des Geistes Gottes kommen. Weil wir sind ja Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Das heißt, es soll ja alles wieder unter die Herrschaft Gottes kommen. Wie geschieht es jetzt? Erneuerung deines Sinnes. Weißt du, ich finde es so cool. Es ist eigentlich alles sehr einfach. Wir brauchen keine Wallfahrten machen nach Jerusalem. Wir brauchen nicht auf den Knien irgendwelche Stufen hochrutschen. Wir können uns nichts erkaufen. Wir haben alles geschenkt gekriegt. Weißt du, das ist doch der Hammer. Mit deinem Ja hat Gott dir alles geschenkt. Und jetzt geht's, also du hast schon alles, was du brauchst in deinem Geist. Und jetzt brauchen wir einfach, dass unsere Sinne erneuert werden, dass der Heilige Geist immer mehr übernehmen kann, also dass deine geistlichen Muskeln immer stärker werden und Seele und Körper davon übernommen werden. So. So, und Gott sagt uns auch in Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Da haben wir wieder dieses wandelt im Geist, dieses Leben im Geist. Weißt du, und dieses Leben im Geist, es ist Glory Life, Herrlichkeitsleben, Leben in der Gegenwart Gottes. Dann heißt es in Römer 12,2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, wie soll das jetzt gehen? Große Frage. Unser Papa hat sich schon was gedacht, als er uns als Menschen erschaffen hat. Er hat uns nämlich Ohren, Augen und einen Mund gegeben. Und als Mensch, der Jesus nicht kennt, hast du Ohren, die das Sichtbare hören, Augen, die das Sichtbare sehen und einen Mund, der einfach immer das Sichtbare spricht. Und da kommen dann auch all die negativen Dinge raus, die nicht so in Ordnung sind. So, jetzt hast du aber Ohren bekommen. Und unser Herr möchte, dass diese Ohren, dass du diese Ohren verwendest, um sein Wort zu hören. Weißt du, das ist ganz wichtig, dass wir sein Wort hören. Weil das Wort ist nämlich, hat einen bestimmten Zweck. 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und das liebe ich auch sehr, Hebräer 4,12, eine geniale Bibelstelle. Das passiert nämlich, wenn du deine Ohren ausrichtest auf das gesprochene Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Zack, zack, zack, das Wort schneidet. Und wenn du dich jetzt vielleicht so fühlst, dass du vielleicht jetzt gerade ein bisschen sauer bist oder am liebsten den Raum verlassen würdest, sage ich dir super, weil dann schneidet nämlich gerade das Wort. Ich kenne das von mir selber, wo ich ganz am Anfang, wenn wir noch in Kirchentellinsfurt waren und der Pastor Georg hat gepredigt, plötzlich war ich sauer und ich wusste gar nicht warum, ja. Oder einmal war es so, da wollte ich am liebsten aufstehen und den Raum verlassen, weil mir so gestunken hat. Ich wusste aber auch nicht warum, ja. Aber der Pastor Georg hatte mal gesagt, wir sollen es einfach aushalten, ja. Weil Gott an unserer Seele wirkt. Und so bin ich halt durch dieses Leid gegangen, ja. Hab's ausgehalten. Aber und währenddessen habe ich Gott die Chance gegeben, dass irgendwas abgeschnitten hat. Ich wusste nicht, was es war, aber er hat es einfach gemacht und dann war ich frei davon. Ne? Deswegen keine Verdammnis, wenn du mal während der Predigt sauer bist oder so oder gern rausgehen würdest, weil dann kannst du sicher sein, dieses scharfe, zweischneidige Schwert, es schneidet, es scheidet. Und es ist gut, wenn es geschieden wird, weil dann werden wir immer freier und die Wahrheit kommt immer mehr hervor in unserem Leben. Yes. Genau. So, dann haben wir noch Augen bekommen. Die Augen sehen ja viel im Sichtbaren, lesen Nachrichten und so weiter. Zu den Ohren noch was. Wir haben auch Ohren bekommen, dass wir geistlich hören können, dass wir unseren Herrn hören können mit unseren Ohren, auch mit unserem Herzen. Ja, unsere Ohren sind nicht nur für Sichtbare, sondern fürs Geistliche. Und wenn das Wort ausgeht, ist es ja Geist, das durch deine und an deine Ohren kommt. So, jetzt haben wir Augen bekommen. Wunderschöne, große Augen, verschiedenfarbig. Ist der Hammer, was Gott alles uns für Augenfarbe gegeben hat. Augenform, aber er hat sich auch was gedacht. Weil du sollst diese Augen nämlich auch benutzen, um in den geistlichen Raum, in seinen geistlichen Raum, nicht in irgendeinen, sondern in seinen geistlichen Raum zu sehen. Und gleichzeitig hast du Augen bekommen, um lesen zu können. Zu lesen, nicht irgendwelche Krimis oder Liebesromane. Darf auch mal sein, wenn es sein muss. Aber Muss alles in der richtigen Relation sein, ne? Wichtig ist, dass deine Augen mehr das Wort Gott lesen, wie die Krimis oder die Liebesromane, ne? Weil, wenn du das Wort liest, nimmst du das Wort auf. Du meditierst über das Wort, du denkst über das Wort nach. Weißt du, und dadurch wirst du auch verändert. Wenn das Wort von da oben, ja, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ja, ja, ich weiß, dass ich Geist bin. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Weißt du, das ist schon gut, wenn wir das wissen. Aber das Wort soll ins Herz fallen. Warum soll es ins Herz fallen? Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es die Wahrheit ist. Und weißt du, was dann ist, wenn du das weißt, dass du weißt? Dann kann es dir niemand mehr rauben. Dann kann der Feind kommen und sagen, ja, bist du wirklich erlöst? Und du weißt einfach in deinem Herzen, ich bin erlöst, ich gehöre Jesus Christus. Nichts und niemand kann mich von ihm und seiner Liebe trennen. Weißt du, und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort mit allen Sinnen aufnehmen. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil, nämlich dem Mund. Wir haben einen Mund bekommen. Und manchmal ist dieser Mund einfach noch zu. Das heißt, wir sprechen nichts. Und manchmal, wir leben einfach in dieser Welt, sind den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt. Manchmal sprechen wir auch, sag ich mal, was nicht so Schönes. Oder bekräftigen damit den Umstand, das Sichtbare, der eigentlich weg muss. Und da setzt jetzt auch die Erneuerung unseres Sinnes an. Gott sagt uns ja, wie ich vorher schon gesagt habe, Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. So, und dass wir die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, weil das Fleisch will ja manchmal auch, sagen wir mal, du hast einen Umstand in deinem Leben, ja? Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel zwischen Leben im Geist und einfach Leben im Natürlichen. Und achte auch drauf mal, wie sich die Atmosphäre verändert. Also nimm mal an, du hast Finanzprobleme. Immer ich. Warum immer ich? Allen anderen geht's gut. Bloß mein Konto ist immer die Miese. Ich weiß nicht, wie ich alles zahlen soll. Ich weiß nicht, wie es noch werden soll. Ach, das ist einfach furchtbar. Mit mir wird's nie was. So, ist das auferbauend? Nee, du merkst, aber es kommt aus deinem Mund. Und warum kommt es aus deinem Mund? Weil es noch eine Struktur in deiner Seele ist, aus dem alten Leben. Und damit dein Sinn erneuert ist, sprichst du das Gute. Du sagst, Herr, du bist mein Versorger. Du sagst in Philipper 4,19, dass... Hilfe. Ich kann die Stelle auswählen. Mein Gott aber wird all meinem Mangel abhelfen durch seinen Reichtum in Jesus Christus. Danke, Herr, dass auch wenn es jetzt so aussieht, dass sich's ändert, ich danke, Herr, dass du eine Lösung hast. Ich gebe dir jetzt alle meine Sorgen ab, weil du sagst, schau, ich soll alle meine Sorgen auf dich werfen, weil du für mich sorgst. Merkst du was? Da geht's nach oben, da kommt Hoffnung, da kommt Freude. Oder was auch, sagen wir mal, eine Sache ist, wir haben irgendwas gegen jemand oder es haben sich einfach durch jahrelange Gemeinschaft Dinge eingeschlichen, sagen wir mal in der Ehe, in Freundschaften. Du kennst die Person gut und du denkst, nee, schon wieder das Gleiche. Das wird nichts mehr. Mensch, immer mach, sag die das, immer handelt die so. Nee, also so ein Blödi, also nee, ich mag den nicht, das ist doch, ach nee. Weißt du, einfach diese negative Gedanken, die sind manchmal so eingefressen in uns, in unserer Seele, dass die, wenn eine bestimmte Situation ist, wie so ein Trigger anspringt und diese Gedanken ganz automatisch kommen, da brauchst du gar nichts dazu machen, sondern schwupp sind die einfach da. Und das ist ein Fall für Kommissar Erneuerung der Seele. Cool, Kommissar. Unser Herr ist Kommissar Erneuerung der Seele. Das heißt, du gehst vor Gott, du bittest ihn um Verzeihung, ja, dass du diesen Menschen in Gedanken immer so negativ belegst. Du kannst auch diesen Menschen um Verzeihung bitten, ja? Und dann beginnt die Arbeit, sage ich, ja? Also es ist nicht so, dass Gott alles über uns ausschüttet, sondern er braucht dich, er braucht dein Ja. Das ist mal ganz wichtig, dass du Ja sagst zur Erneuerung der Sinne. Dann beginnst Schritte zu gehen und Gott hilft dir. Du musst es nicht aus der Seele machen, das ist kein Krampf, das ist kein Kampf, aber du machst den ersten Schritt. Und der erste Schritt ist, du hast Gott um Verzeihung gebeten, du hast den Menschen um Verzeihung gebeten, du bist umgekehrt und Gott ist ja treu und gerecht, vergibt dir deine Schuld, also kannst du wieder ganz neu anfangen. Das heißt, du beginnst deine Gedanken zu erneuern. Du sagst, oh, danke für meinen Mann, für meine Frau, danke für meine Freundin, für meine Nachbarn. Ich segne sie. Oh Herr, danke, dass wir gute Gemeinschaft haben. Danke, dass es immer besser wird mit uns. Danke, Herr, dass du alle Zeit da bist. Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich segne diese Person in Jesu Namen. Ich liebe diese Person in Jesu Namen. Ich will das Beste für diese Person in Jesu Namen. Danke, Herr, weißt du, und da spürst du, wie Freude kommt. Und jetzt kommt aber, Achtung, Falle, weil, das, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, es ist so, wenn du Dinge sprichst, die Gott gesinnt sind, dann kann es sein, das fühlt sich am Anfang ganz falsch an. Warum fühlt sich's falsch an? Nicht, weil Gottes Wort falsch ist, sondern weil in deiner Seele noch die alte, eben vom Feind geprägte Struktur drin ist. Und dann fühlt sich das falsch an. Da ist der Geist und da ist die Seele. Und die zwei kämpfen sozusagen gegeneinander. Ne? So. Und jetzt, wenn du aber diesen Weg gehst, dass du Gott Gesinnte, alles, was wohllautend ist, alles, was gut ist, über diese Person oder auch über eine Situation aussprichst, dann passiert Folgendes. Der Geist Gottes kann hervorkommen, deine geistlichen Muskeln wachsen und du brauchst einfach nur dranbleiben, einfach nur die Wahrheit Gottes über die Situation, über der Person aussprechen und du merkst, wie immer weniger dir das falsch vorkommt. Wie immer mehr Geist und Seele in Einklang kommen. Weil der Geist Gottes ist immer stärker wie jede alte Struktur in deiner Seele. Weißt du, diese Dynamis Power, die ja im Wort Gottes drin ist, ist immer stärker wie alles Alte. Verstehst du? Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Weil manchmal denken wir, oh, bei mir klappt das nicht, bei mir funktioniert das nicht. Wird es was, weißt du, ich zerbreche auch jede Lüge in Jesu Namen. Ja. Sondern es geht darum, dass du Gott glaubst, dass seine Kraft stärker ist und alles Alte rausnimmt. Und so gehst du dann einfach mit Gott vorwärts. Du gehst in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts. Du sprichst das Wort Gottes. Und weißt du, was dann passiert? Wenn deine Seele immer mehr verwandelt wird, immer mehr erneuert wird, dann kommen diese wunderbaren Früchte des Geistes in Galater 5,22 hervor. Die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Disziplin. Weißt du, das sind alles, die Früchte des Geistes sind alles Dinge, die können wir nicht vom Fleisch her erbringen. Du kannst nicht sagen, ich liebe die Person, wenn du sie eigentlich im tiefsten Grund deines Herzens gar nicht leiden kannst. Dann kannst du vielleicht eine freundliche Maske aufsetzen, aber irgendwann einmal explodiert's. Und deswegen ist es wichtig, die Früchte des Geistes kommen hervor, wenn wir unseren Sinn erneuern lassen. Wenn wir uns im Sinn Christi erneuern lassen. Wenn wir auch darauf achten, unser Herz reinzuhalten. Weißt du, weil unser Herz wird verschmutzt durch diese alten Strukturen. Und wenn wir immer in den alten Strukturen gehen, das ist dann manchmal, dann fühlen wir uns, wie wenn Gott gar nicht da wäre, wie wenn er fern wäre. Aber das ist der Feind, der durch das, dass wir eben nun unseren alten Wegen wandeln, wie so ein Schleier davor tut. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten, dass das rein bleibt, dass wir gute Dinge sprechen. Weißt du, unser Herr ist gut, er ist Liebe. Und glaub mir, es gibt keine Verdammnis. Wir sind Menschen, wir leben auf dieser Welt. Wir haben eine Seele, Verstand, Wille, Gefühl ist unsere Seele. Und wir sind viele Einflüsse von außen ausgesetzt. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir immer tiefer hineingehen in unseren Herrn. Immer mehr uns danach ausstrecken, dass wir verändert werden. Immer mehr darauf achten, was sage ich? Der Heilige Geist auch bitten, dass er uns aufmerksam macht, wenn wir mal ausgerutscht sind. Dann kannst du umkehren und dann geht's weiter. Weißt du, unser Ziel muss sein, immer tiefer hinein in Jesus zu gehen. Immer mehr, wie soll ich sagen, glauben oder immer tiefer dieses Bewusstsein zu haben, dass sein Wort die Wahrheit ist, die einzige Wahrheit ist, weil das ist das, was uns reinigt, was uns rein hält, was uns Herrschaft einnehmen lässt. Das ist dieses Leben im Geist, ein Leben in der Herrschaft zur Rechten Gottes in Jesus Christus. Was alles andere hilft nichts. Keine menschliche Methode hilft. Kein noch so, oh, das muss jetzt aber sein. Ich muss jetzt lieben. Ich muss mich jetzt freuen. Weißt du, das funktioniert nicht. Und ich sag dir, die Freude, die kommt automatisch. Je tiefer du unseren Herrn erkennst, umso mehr freust du dich. Weil die Seele auch, weißt du, die Seele, wenn du zulässt, dass dein Geist übernimmt, dann atme deine Seele auf. Da geht Schwere weg. Da geht Bedrückung weg. Weil die Seele einfach sagt, oh Gott, ich kann loslassen. Ich kann loslassen, ich muss nicht mehr kämpfen. Weißt du, unser Wille, unser Verstand, unser Gefühl, die müssen doch immer kämpfen ohne Gott. Und es ist mühsam, das macht müde, das laugt aus, es gibt Burnout. Wir fühlen uns ohnmächtig. Aber wenn die Seele merkt, wow, der Geist ist da, weißt du, oh, da atmet sie auf. Ich kann loslassen. Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich kann mich fallen lassen. Gott ist da. Er sorgt für mich. Oh, komm, sprich mir das gerade mal nach. Sag, Seele, du kannst loslassen. Gott ist da. Er sorgt für dich. Er macht's. Du darfst dich fallen lassen. Du darfst Kontrolle loslassen. Das tut gut. Weißt du, das tut gut. Da kommt Freude hervor. Weil Gott hat dich nicht geschaffen, dass du hier kämpfen musst. Im Fleisch. sondern er hat dich geschaffen als Kämpfer im Geist, als Herrscher im Geist. Und es kommt nur hervor, wenn wir dieses Leben im Geist ergreifen. Und du hast ja jetzt gesehen, das ist nicht schwer, das ist einfach. Und wenn du Ja sagst, dann sagt Gott Ja. Sagst du heute Ja zu leben im Geist? Ja. Dann sag mal Ja. Ja, wow. Wow, weißt du, Gott hat es gehört. Gott hat es gehört. Und du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Guck mal, das ist auch noch wunderbare Bibelstelle. 1. Korinther 2, 16. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Also das heißt, je mehr du dich auch auf Gott ausrichtest, weißt du, das ist wirklich dieses an allererste Stelle setzen in deinem Leben, ja? Das Wort, den Vorzug geben, Zeit in der Gemeinschaft Gottes zu verbringen. Weißt du, manch, das ist auch so Falle, ja? Dass der Alltag, die Probleme, die Dinge, die gelöst werden müssen, die Arbeit, die getan werden muss, dass man immer denkt, oh, das muss jetzt sein, sonst verpasse ich das. Das ist eine Falle vom Feind. Sondern an erster Stelle sollte stehen, Zeit mit dem Wort, Zeit mit dem Herrn, Zeit in seiner Gegenwart. Weißt du, dann beginnst du den Tag schon ganz anders. Weil wenn du das nicht machst und sagst, ach ja, am Sonntag bin ich am Gottesdienst, das reicht, und du die ganze Woche sozusagen trocken durchgehst, dann merkst du, wie du austrocknest, wie es schwer wird. Und dann, wenn du um viele Gedanken kommst und du dir Sorge machst. Und wenn das so ist, das ist ein Alarmzeichen. Kommissar Alarm. Alarm. Viel Sorge, Gedanken, die du gar nicht los wirst, die dich bedrängen. Weil das ist so, wenn du immer denkst und dir Sorge machst, dann sagt der Feind, juhu, Landefläche, pschuh. Und er landet und er setzt sich drauf, sodass diese Gedanken so richtig manifest werden. Und dann denkst du immer das Gleiche und wirst ganz wütend und kriegst es gar nicht los. Das ist Alarm hoch 10, ja. Dann ist höchste Zeit umzukehren. Und ich gebe dir einen guten Tipp, wenn du mal in so Falle reintappst, dass du so manifeste Gedanken hast. Du hast eine Herrschaft bekommen. Geh vor den Spiegel, schau dir in die Augen. Und sag, habe ich auch schon gemacht, das hilft, das klappt. Jetzt raus in Jesu Namen, du hast nichts an mir verloren. Funktioniert wunderbar, kann ich dir sagen. Weißt du, Leben im Geist heißt auch, Herrschaft einzunehmen. Und das ist, was der Feind versucht, dir die Herrschaft zu rauben. Und deswegen versucht er dir vielleicht auch das Leben im Geist als etwas darzustellen, was du nie erreichen wirst. Aber du hast es heute gehört, dass es einfach ist, dass es leicht ist, dass du erlöst bist und dir als erlöstem Kind Gottes mit einem von neuem geborenen Geist, mit dem Geist Gottes, dass es dein Recht ist, dein Geschenk, das Gott dir gegeben hat, im Geist zu leben, hier auf dieser Erde. Und jetzt möchte ich noch beten für euch. Jetzt stehen wir einfach auf. Cool, ich spüre richtig, ihr seid voller Erwartung. Yes, wow. Danke, Herr, dass ich im Geist leben darf. Dass du mir das geschenkt hast, aus reiner Gnade. Dass ich mir's nicht verdienen muss, sondern dass ich's bereits erhalten habe. Und ich ergreife jetzt dieses Geschenk. Und ich sage, ja, Jesus, ich will es. Und ich bin entschieden, im Geist zu leben. das Wort an die erste Stelle zu setzen. Das Reich Gottes an die erste Stelle zu setzen. Dir zu glauben und zu vertrauen. Wie niemals zuvor. Ich lasse alles los. Und ich bin bereit, meinen Platz einzunehmen. Meine Herrschaft einzunehmen. Zu lieben. Mich zu freuen. Geduldig zu sein. Voller Frieden zu sein. Freundlich zu sein. Gütig zu sein. Treu zu sein. Sanft zu sein. Diszipliniert zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass du mir das alles möglich gemacht hast. Möglich gemacht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.